Manchmal ist sie eine böse Fee und dann ein kleines Kind und dann ein Schrank aus Schnee und ich liebe sie. Man kann mich Dummkopf nennen, was weißt du von Liebe denn? Sie hat eine Wohnung allein und ein kleines Auto. Sie hat scharfe Fingernägel und trägt Plastikschuhe. Und ich liebe sie. Man kann mich dumm drauf nennen. Was weißt du von Liebe denn? Ich sehe, bin ich nach dir. Ich sehne mich nach dir. Ich sehn mich nach dir. Ich sehne mich nach dir. Ein weiterer Drink und eine andere Schlacht. Seh, wie all der Ärger ihren Blick feucht macht. Und ich liebe sie. Man kann mich Dummkopf nennen. Was weißt du von Liebe denn? Ich seh mich nach dir. Ich sehn mich nach dir. Ich sehn mich nach dir. Ich sehn mich nach dir. Klaps auf ihre Wange, folgt ein Tritt von ihr an mein. Sie bricht im Gelächter aus, jetzt ist alles wieder fein. Und ich liebe sie, man kann mich Dummkopf nennen. Was weißt du von Liebe denn? Ich sehn mich nach dir. Ich sehn mich nach dir. Ich sehn mich nach dir. Ich sehn mich nach dir. Ich sehn mich nach dir. Ich sehn mich nach dir.